Und dann hast du dich aber gut eingelebt Ja. in Deutschland. Ja, ich habe wirklich ganz gut eingelebt. Ich kann noch erinnern, wenn ich mal erzählen darf, ich kann noch erinnern, ich möchte schon ganz gerne sofort diese deutsche Sprache beherrschen, weil ich gerne sofort arbeiten möchte, um meiner Mutter zu helfen, weil ich muss sie dann halt finanzieren. Die hat gar keine andere Bezugsperson, außer natürlich, die hat ja Geschwister, aber das ist meine Verpflichtung, sage ich mal so. Ich muss meiner Mutter helfen und genauso wie auch meiner Mutter oder meiner Geschwister helfen. Das war eigentlich A und O für mich. Und ja, da sagte mein Ex-Mann damals, ja, dann musst du erstmal deine Sprachkurs, die Sprachkenntnisse beherrschen. Und der hat mich damals in Dortmund in der Aster Universität angemeldet. Da muss ich dann halt Montag bis Freitag dann halt dorthin fahren. Der hat mich erstmal mit dem Auto mitgenommen und danach hat er dann gezeigt, wie ich dann halt der Zug erreichen kann, mit dem, also ich meine, Bahnhof erreichen kann. Und mein Schwiegervater hat er mir so ein gebrauchtes Fahrrad dann halt gegeben. Bin ich hier mit dem Fahrrad gefahren bis zur Bushaltestelle, Bushaltestelle zum Bahnhof, Bahnhof mit dem Straßenbahn. Und das habe ich alleine geschafft nach ein paar Tagen. Und dann habe ich meinen Ex-Mann gesagt, der hat mir einen Zettel gegeben, stand drauf, bitte eine Fahrkarte nach Dortmund. Oder genau. Und das habe ich immer gezeigt. Er hat mir immer an 10 Mark gegeben, weil damals, wenn ich das nicht, wenn ich das noch erinnern kann, 4 Mark oder sowas kostet eine Fahrkarte damals Richtung Dortmund. Und ich habe dann gesagt, komm, ich schmeiße diese Zettel, ich muss üben. Ich habe dann also der Schaffner gesagt, eine Fahrkarte nach Dortmund bitte. Und der hat mir was gefragt, die ich leider nicht verstanden habe. Und anstatt zu fragen und anstatt zu sagen, leider habe ich nicht verstanden, habe ich ja gesagt. Und ich muss 9 € bezahlen, 9 Mark bezahlen. Und den 6 oder 5 Mark, die ich eigentlich übrig habe, für mein Mittagessen zu bezahlen, konnte ich ja gar nicht mehr. Ich habe dann bezahlt, ohne zu fragen, warum ist das so teuer? Habe ich das nicht gefragt. Ich habe das einfach so bezahlt, wie es ist. Und dann, als mein Ex-Mann mich dann von der Uni abgeholt habe, ich habe so viel Kohldampf, ich habe viel Hunger, weil ich ja das Essen nicht mehr bezahlen kann. Dann habe ich dann gezeigt, was ich da gekauft habe. Der sagte zu mir, du hast aber hin und zurück bezahlt. Ja, ich wusste ja gar nicht, ne? Und dann hat er gelacht. Und seitdem habe ich mir gesagt, ich habe geschworen, diese Sprache muss ich beherrschen. Und das habe ich mit 3 Monaten versucht zu beherrschen. Und das hat mir gelingt. Ich war dann halt auch noch in der Volksschule in Hamm, aber da war ich nur 3 Monate, wenn ich das gut erinnern kann. Das heißt, 6 Monate habe ich die Sprache beherrscht oder versucht zu beherrschen und dann mit 9 Monaten war ich schon in der Dialysezentrum gearbeitet, voller Stelle und Wow, toll. ja, voller Stelle Wie und alt warst du? ich war warte mal, ich war 25 Jahre alt. Und natürlich ist das noch nicht perfekt und bis jetzt ist das noch nicht so perfekt. Ich lerne immer noch. Ich verbessere meine deutsche Sprache immer noch, weil den Dativ und Akkusativ bis jetzt kann ich noch nicht so richtig beherrschen. Aber mittlerweile, sage ich mal so, als ich in Dialysezentrum gearbeitet war, das war für mich ganz gut, dass ich ein nette, liebe Kollegen gehabt habe, die mir sagen, kannst du pass mal auf, das ist falsch und das ist so richtig und das hat mir so gut geholfen und ja, und dann wurde ich dann das erste Kind schwanger, dann habe ich dann erstmal Pause gemacht und dann habe ich meinen Ex-Mann damals gesagt, nee, ich möchte ganz gerne zwischendurch arbeiten und zwar in den häuslichen Krankenpflege und durch die älteren Leute in Kontakt durch den Kontakt mit den älteren Leuten, das hat mir auch so gut geholfen, mit dem deutschen Sprache zu beherrschen. Die haben mir dann halt immer gesagt, so Mädchen, du musst zusagen. Und das hat immer mehr und immer mehr, das hat meine deutsche Kenntnisse erweitert, als ich in Altenheim war, als ich in Altenheim gearbeitet war. So ein ganz liebe ältere Leute, die mir gesagt haben, du musst das sagen, das muss das richtig sagen und ja, und ich lerne immer noch. Bis jetzt lerne ich immer noch. Das ist gut. Wir lernen alle immer. Immer weiter. Super. Ja, klasse. Und Du hattest also ein Kind, aber inzwischen hast du drei, sagst du. Ging das immer weiter? Genau, es ist auch ganz lustig. Mit meinem erstes Kind, als mein, das ist ein witzig, aber das ist wahr. Mit meinem erstes Kind, die Hanna, als meine Probezeit zu Ende war, wurde ich schwanger. Meine Chefin natürlich war nicht so begeistert, aber das ist eben so. So, als ich im Marienhospital im Krankenhaus meine Ausbildung als Krankenschwester gemacht habe, als ich dann halt fertig war mit dem Praktikum oder meiner Anerkennung, wurde ich wieder schwanger. Die wollen mich einstellen, wurde ich schwanger. Und ja, das war schon ein komisches Gefühl. Warum so? Ich müsste ganz gerne weiterarbeiten, damit ich dann halt besser Geld verdienen kann, habe ich damals gedacht. Aber naja, trotzdem war ich auch glücklich, als zweite Mal Mama geworden bin. Und ja, dann habe ich meinem Ex-Mann gesagt, so, ich möchte ganz gerne wieder einsteigen, wieder arbeiten. Und ich habe mich dann halt in Altenheim gearbeitet. Und als ich mit dem Einjahrpraktikum fertig war, wurde ich wieder schwanger. Drittes Kind. Und ich habe dann gesagt, letztendlich, wenn der drittes Kind jünger wird, weil ich habe zwei Mädchen und dann ein Junge, dann wenn ein Junge wird, werde ich dann halt sterilisieren lassen. Und das habe ich getan. Und von daher ist jetzt nur drei Kinder geblieben, wo ich jetzt auch richtig stolz und glücklich bin. Ja, das sind die Herausforderungen der Frauen, dass man Familie und Beruf irgendwie unter einen Hut kriegen muss. Genau. War das schwierig? In Deutschland, du hattest ja hier keine Unterstützung, ja, die Familie deines Mannes. Das ist, ja, nee, also ich habe ja, als meine Schwiegermutter noch gelebt hat, sie war eine große Unterstützung für mich. Die war da, die war immer da. Und deswegen, das hat mir auch so sehr gefällt, als sie nicht mehr da war, obwohl mein Schwiegervater war auch noch da, aber der hat auch nicht mehr so lange gelebt, als meine Schwiegermutter gestorben war. Aber die haben mir richtig so gut, wie die könnten, mir geholfen. Aber das ist natürlich anders bei uns auf den Philippinen, weil jeden Tag ist immer da. Jemand ist immer da. Und ich kann noch erinnern, als ich das erste Kind gekriegt habe, als ich vom Krankenhaus entlassen war, kam ich nach Hause, wo ich dann sagen kann, ich habe Hunger. Mein Ex-Mann war da, natürlich, der war eine große Hilfe auch. Aber als mein Ex-Mann arbeiten muss, dann war ich da und ein Kind am Schreien, das andere noch am Schreien und ich habe Hunger und dann habe ich nur geheult an der Ecke. Und ich habe dann wirklich gesagt, ich hätte gerne meine Mutter hier an meiner Seite sein. Und das haben wir getan, als mein Sohn geboren wurde, habe ich meine Mutter eingeladen, aber die konnte ja nur 2 Monate hier bleiben, weil wir haben früh einge wir haben ich hab, also sage ich mal so, wir haben sie zu früh eingeladen. Ich war noch schwanger, als sie da war und natürlich als der Kleine schon geboren wurde, dann musste nach 2 Monaten meine Mutter wieder zurück. Und das hat mir so schwer gefallen, weil die war eine richtig große Hilfe für mich. Die war da, die muss das Kind aufpassen, wenn ich die beiden Kinder von der Schule und vom Kindergarten abholen muss. Nee, die waren erstmal im Kindergarten gewesen und die war immer da. Und da habe ich jemanden zu sagen, so pass mal auf, Mutter, ich fahre jetzt los, geh einkaufen und und. Aber immerhin hat meine Mutter gesehen, wie ich gelebt habe, wie schwer das ist, auch in Deutschland. War. War das deine leibliche Mutter oder Nee, die das ist meine Pflegemutter? Pflegemutter. Okay, interessant.